So, dann wollen wir mal anstoßen. Klonk mit einem Klonk. Leckeren Tiski. Tiski. Whisky. Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ausgriffs-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Prost, 150 Folgen. 150 Folgen, Spiel, Spaß, Spannung. Die Elite. Genau, und die Elite. Mit dem einzigartigen, unvergleichlichen, oft kopierten, nie erreichten Zeilenende und einem hyperaktiven Wombat. Nacktnasen-Wombat. Seit wann bist du ein Nacktnasen-Wombat? Siehst du hier Fell? Nee. Also. Ja doch, da sind so ein paar Stoppeln. Stoppeln sind aber bei einem Wombat auch nochmal. Auf der Nase selber ist kein Fell. Also es ist ein Nacktnasen-Wombat. Okay, du bist. Weil das Fellnasen-Wombat hat Fell auf der Nase. Okay. Wobei übrigens bei einem Fellnasen-Wombat muss man worunter unterscheiden? Nördlicher und südlicher? Genau. Siehst du? Meine Güte. Damit haben wir schon. Sind wir jetzt ein bildungsbürgerlicher Biologie-Podcast? Nein, aber ich dachte, wenn wir jetzt schon von nördlich und südlich reden, wir sitzen ja im Süden, wir haben ein Audio bekommen von einem nördlichen Podcast. Wollen wir da mal reinhören? Ja. Moin. Ja, moin, moin. Hier sind Dennis und Mike vom Deichbrunch-Podcast. Auch wir wollen uns nicht nehmen lassen, euch zu der 150. Folge zu gratulieren. Ja. 150, das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Und da war auch viel Schönes dabei. Da war auch einiges Schönes dabei, ja. Das kann man so nicht anders sagen. Ich habe auch was gelernt. Ja. In diesen Folgen, ja. Ich habe einen neuen Begriff gelernt, neues Wort oder zwei Wörter. Kategorischer Imperativ. Mhm. Möchtest du mir das erklären? Nein? Nee. Dann werde ich dir das später erklären. Ja, wir wollen noch kurzes Feedback geben. Wer zahlt beim Date? Natürlich immer der einlädt. Der zuerst einlädt. Oder die einlädt. Oder die, oder divers, müssen wir jetzt auch sagen, ne? Ja. Gibt ja jetzt nicht nur er und sie. Das Einladende. Das Einladende, sehr schön. Halloween doof oder nicht? Ja, ich find's eher doof. Verkleiden ist aber super. Ist das so? Muss man aber nicht unbedingt zu Halloween sein. Deswegen verschieben wir auch jedes Jahr. Kann auch im Schlafzimmer sein. Und wenn man nicht arbeiten müsste, dann wird man natürlich Podcast-Weltstar. Nein, da macht man irgendwas Karitatives. Wir finden, ihr macht weiter mit eurem Podcast. Ja. Wir finden, dass ihr auch mal die Öffentlichkeit sucht und vor allen Dingen, dass ihr uns hier mal besuchen kommt. Ja, auf dem Deich. Richtig. An der Elbe. Wir können natürlich auch eure Privatsphäre weiterhin wahren, wenn ihr das möchtet. Macht weiter so. Viel Erfolg. Weiterhin auch viel Spaß dabei. Das ist die Hauptsache. Ja. Und dann hoffen wir, hören und sehen wir uns sehr, sehr bald. Liebe Grüße. Bis dahin. Tschüss. Oh. Vielen, vielen, vielen, vielen Dank. Voll lieb. Das ist ja nett. Genau, die haben was bei uns gelernt. Ja klar, natürlich haben die was bei uns gelernt. Das ist unglaublich, Bildungsanspruch. Ich sag doch, wir sind ein Bildungspodcast. Und sie sind, wie gesagt, aus dem Norden. Also, ich meine, grundsätzlich ist es ja so, die wohnen ja dort, wo demnächst Wasser ist. Ja. Also sollte tatsächlich, also wir leben ja auf ungefähr 220 Meter über Meeresspiegel. Mhm. Die wohnen irgendwie so, keine Ahnung, 5 Meter über dem Meeresspiegel. Also wenn dann irgendwann das Meer über die Ufer tritt und sich das Land holt und die dann quasi nicht mehr existieren können, dann können wir uns ja auch noch Deichbrunch-Podcast. Ja, das wird dann zum Spin-off von der Elite oder so. Genau, wir machen dann einfach irgendwie einen Essens-Podcast und essen morgens auch noch was und machen dabei Podcast. Super geile Idee. Genau, wir wohnen ja dann zukünftig hinterm Deich. Genau. Jetzt ist so ein bisschen weit weg. Wir haben ihn... In ferner Sicht, so 800 Kilometer, ist der nächstgelegene Deich im Norden irgendwie. Ja. Im Süden müsste man recherchieren. Da sind die Alpen im Weg, da sieht man gar nichts. Ich sage ja, gut, sind die Alpen nicht auch eine Form von Deich? Das, gegen das Mittelmeer? Da möchte ich mich nicht drauf einlassen, auf die Diskussion, nicht heute. Sind die Schweizer quasi Deichbewohner? Sind die Schweizer Deichkinder? Ja. Ja, wir haben aufgerufen dazu, dass ihr uns Fragen schickt. Auch nicht nur Grüße, sondern auch Fragen. Ja, und ich bin tatsächlich positiv angetan und überrascht und überwältigt. Ich wusste gar nicht, dass wir 3 Fans haben. Oder waren es 4? Wir haben mehr. Es wären mehr, meine Güte. Ja, wir haben auch Fragen von einer gewissen Steffi bekommen. Steffi. Von den Taschenuschis. Ah, ja, die kenne ich. Zu denen kommen wir ganz später auch nochmal. Aber Steffi hat direkt als allererstes gefragt, wie lange habt ihr am Anfang geplant, die Elite zu machen? 5 Minuten. Nicht wie lange hat die Planung gedauert? Achso, so war das gar nicht gemeint. Nein, ich glaube, sie will darauf raus, dass sie dachte, wie lange dauert dieses Trauerspiel in Zukunft noch? Ah, achso. Ja, warte mal. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir die Folgen von Anfang an dreistellig nummeriert, oder? Ja, also das Erste, was wir gemacht haben, ist die erste Folge, die wir aufgenommen haben, die Nullnummer, haben wir direkt erstmal die Elite 000 genannt. Zum einen, weil ich 00 immer ziemlich doof fand, weil es die Nummer fürs Klo ist. Richtig. Und zweitens, mit 000 läufst du auf jeden Fall schon mal drauf raus, dass es mindestens 100 Folgen werden. Maximal 1000. Und wir haben ja schon aufgegeben, mit Zahlen zu arbeiten, deswegen. Genau, also ich meine, also selbst wenn wir irgendwann wieder zur Nummerierung zurückkehren, dann machen wir halt 999 Folgen und dann benennen wir das Format um. Ja, genau. Dann ist ja eh Klimawandel und dann nennen wir es Deichbrunch. Top. Dann heißen wir Deichbrunch. Dann nennen wir uns Deichbrunch-Uschis. Ja, Deichbrunch-Uschis. Ah, schön. Ja, und sie hat noch eine zweite Frage gestellt, nämlich, und wie lange wollt ihr noch weitermachen? Ja, haben wir jetzt ja gesagt, bis die 999 erreicht ist. Nö, ich glaube, so lange, bis es Spaß, keinen Spaß mehr macht. Genau, so lange, bis es Spaß macht. Sobald es anfängt, Spaß zu machen, hören wir damit auf. Nein, bis es keinen Spaß mehr macht. Ich meine, momentan macht es noch Spaß. Ja. Gibt es auch Kekse. Ich habe den Aushilfsjedi bestochen. Ja, dementsprechend, es ist eine total geile Folge. Essen Kekse. Also, Weihnachtsbrötle. Apropos Weihnachtsbrötle, ich habe was ganz Lustiges gelernt, und zwar... Sie heißen Gutzle, dachte ich. Ja, aber ich dachte mal, ich nehme mal den Schwäbisch-Haller-Begriff. Ja, Gutzle, Weihnachtsbrötle, Plätzle, was man halt sagen kann. Auf jeden Fall, mir ist aufgefallen, es gibt eine typische Speise, die du zumindest auf dem Weihnachtsmarkt am ehesten essen kannst. Rote. Nee, die gibt's auch auf dem Vasen. Aber Dinnete. Dinnete kriegst du auch auf dem Vasen. Echt? Es gibt einen Dinnete-Stand auf dem Vasen. Okay, dann nehme ich alles schon wieder zurück. Ich dachte, das wäre jetzt so ein typisches mal lecker auf dem Weihnachtsmarkt Fraß. Ja, nee, da muss ich dich leider enttäuschen. Okay. Also dann würde ich mich doch eher ans Hutzelbrot halten oder so. Das kriegst du auf dem Vasen nämlich nicht. Ja, Deihe halt. Also das ist das schöne Dinnete. Kannst du schreiben, wie du Bock hast. Oder dann ist es direkt Deihe. Oder Dünne. Also, wenn es ein Wort gibt, das Namen hat, en masse, wie du es schreiben kannst, dann ist es Dünnete. Und ansonsten, was wir bis auch nicht in der Folge zum Essen hatten, Wäh. Ja, aber Wäh ist doch eher pfälzerisch, oder? Naja, es hat aber auch arg viele Namen. Und es gibt es auch irgendwie Richtung Schweiz runter. Ah, okay. Ja. Also Richtung Schweiz und die Schweiz und die Schwaben sind ja nah aneinander. Okay, also ist das mehr so ein alemannisches Ding. Haben ja königreichstechnisch auch mal zeitlang so mittelalterlich ganz nah zu tun gehabt. Okay. Ich dachte, die Schweizer sind unkultivierte Barbaren gewesen im Mittelalter. Ja, teilweise hatte aber so ein bisschen St. Gallen und was weiß ich, was da haben. Ah, okay. Glaube ich, die württembergischen... irgendwie mit zu tun da sind die hingegangen, wenn sie kuren wollten, ne? Wenn sie geilen Beschwerden hatten oder so. Ja, oder wenn sie halt irgendeinen Bischof ernennen wollten. Ja, okay, ja. Ja, genau, waren nicht Könige, waren Herzogs und was weiß ich. Ja, monarchistisches Gesöcks halt. Naja, Württemberger. Auf jeden Fall. Ja, das waren die ersten Fragen von Steffi, von den Taschenuschis. Ja, finde ich. Also super. Auch da vielen, vielen Dank. Wir haben dich lieb. Ja. Wie lange habt ihr am Anfang geplant, die Elite zu machen? Das ist eigentlich so. Die klassische Journalistenfrage. Ich sehe da eine große Karriere. Ja. Die Taschenuschis, das investigative Format. Ja, können wir den mal raten. Ja, ne? Also, Tuschis, macht mal was Investigatives. Ladet euch mal Gäste ein und interviewt die. Also so richtig interviewen, so genau. Richtig durch die Mangel nehmen. So grillen. So. Ihr habt da so ein Hobbit in NRW. So ein Hobbit? Ja, den können Sie mal interviewen. Hm? Ein Hobbit? Ja, so ein Hobbit. Ein Hobbit? Ja, NRW wird regiert von einem Bergwerkshobbit, oder? Nein. Doch? Nein, in Bergwerken arbeiten Zwerge, keine Hobbits. Ja, aber auch Hobbits. Hast du im Herrn der Ringe nicht aufgepasst? Ja, aber in NRW hat es keine Zwerge. Aber du kannst Armin Laschet hier nicht als Hobbit bezeichnen. Armin Laschet ist ein Zwerg. Okay, ich dachte, Armin Laschet ist der einzige Hobbit mit Spitzhacke. Nein, Armin Laschet ist zwar auch Ringträger, aber er ist ein Zwerg. Na gut, dann Glück auf, Armin. Glück auf, Tuschis. Genau. Wollen wir direkt zur nächsten Fragerunde weitergehen? Ja klar, komm, wir haben so viele Fragen. Ja, da hast du was bekommen. Ich hab da auch was bekommen, ja. Genau, du hast was bekommen, was ich nicht wissen durfte. Ja, und zwar, wir haben eine liebe Hörerin, die auch schon, die uns schon zu den ganz anarchistischen Zeiten gehört hat, als wir noch die geheime Weltverschwörung waren. Und als wir noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben. Genau. Und die uns tatsächlich ja auch schon mal eine ausführliche Fragen-E-Mail geschrieben haben, wo wir mal einiges von bearbeitet haben. Also genau. Sie quasi Hörerin der ersten Stunde und Fragenstellerin der ersten Stunde. Genau, die liebe Miriam aus Köln. Hat uns, genau, sie hat uns beglückwünscht und ich lese das mal kurz vor. Sie hat diese E-Mail nämlich nur an mich gesendet, da sie in der Fragenfolge meint herausgehört zu haben, dass der Aushilfsjedi bei Fragen, die ihn unvorbereitet treffen, herrlich ins Stocken kommt und weniger pressesprecherhaft oder mit vorbereiteten Pointen antwortet. Entscheide du, ob er die Fragen hier vor der 150. Folge bekommt oder nicht. Und dann beglückwünscht sie uns noch und gäbe es uns nicht, so müsste man uns erfinden. Du weißt, dass es ganz schlecht ist, dass ich jetzt Kekse habe, ne? Das macht nichts. Ich kann jetzt jede Antwort voll vernuscheln und dann erstmal deutlicher. Das macht nichts. Ich glaube, die Fragen sind auch für uns beide gedacht, aber mir traut sie offenbar nicht zu, dass ich mich vorbereite. Wann? Wenn ihr euch einen gemeinsamen Gast einladen dürftet, wer wäre das? Einigt euch auf einen. Ja, nochmal überlegen. Ich fände Winfried Kretschmanns Ehefrau toll. Warum? Dann könnten wir darüber reden, ob sie einen 50 Kilo Raclette-Käse bei sich mit Miller stehen hat. Ja, die Pointe musst du jetzt erklären. Winfried Kretschmanns Ehefrau hat nämlich den Stuttgarter Nachrichten erzählt, dass es bei Kretschmanns daheim jedes Jahr dasselbe Weihnachtsessen gibt, nämlich Raclette. Der Aushilfsjedi hat protestiert, weil das ja wohl das Gleiche heißt und nicht dasselbe. Ja, aber eine gute schwäbische Hausfrau hat halt einen 50 Kilo Raclette-Käse bei sich im Keller stehen. Deshalb ist es über Jahre immer dasselbe. Also zumindest dieselbe Quelle. Ja, genau. Derselbe Käse. Ja. Ich meine, da ist kein Unterschied zur Politik unserer Landesregierung. Immer dasselbe Käse. Nee. Also komm, die Gerlinde ist nicht so spannend. Wen hätten wir wirklich als Gast dann? So, jetzt wirklich ernsthaft? Ja, wer wird ein spannender Gast? Also wen würden wir tatsächlich einladen und sagen, hey, das wird ein gutes Gespräch. Da hätten wir richtig Spaß. Auch unrealistisch? Also, ich meine, also Unterhemden-Krisi wäre nämlich echt spannend. Christian Lindner? Ja. Nö, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nö, warum? Das könnte unterhaltsam werden. Warum sollte Christian Lindner spannend sein? Du weißt, was er sagt. Ja, und? Christian Lindner ist so... Weiß nicht, so überraschend wie ein Stein. Das Einzige, was an einem Stein überraschend ist, ist, wenn er auf dich zugeflogen kommt. Der Mann ist Berufspolitiker, das heißt, Anarchie kann er nicht ab. Ja, ich sag doch, Christian Lindner ist so überraschend wie ein Stein. Das Einzige Überraschende ist, wenn er auf dich zugeflogen kommt. Alles andere, damit kannst du rechnen, das weißt du. Der ist nicht... Okay, keine Politiker. Dann? Ich glaube, den einzigen Politiker, auf den ich mich echt freuen würde als Gesprächspartner, aber auch einfach nur, weil er einfach witzig pointiert ist Gregor Gysi. Aber selbst bei Gysi wüsste ich bei den meisten Sachen, was er erzählt, weil ich mir so viele Interviews von ihm angehört habe. Richtig. Also ich glaube, das ist halt der Punkt. Wenn du einen Politiker interviewst, den du noch nicht so zu Tode gehört hast. Mhm. Aber selbst so einen Typen wie Kevin Kühnert, den kannst du halt völlig vergessen. Also der ist uninteressant. Ja, Kevin Kühnert macht sowieso keinen Spaß, wenn man kein Bild dabei hat. Wen könnte man denn nehmen? Irgendein Wissenschaftler. Wissenschaftler? Ja. Oh Gott, du hast Wünsche. Wissenschaftler, welches Fachgebiet? Ich weiß nicht, was wäre spannend? Irgendwas Richtung, ja genau, Florian Freistetter. Der kann immer lustige Sachen erzählen zum Beispiel. Okay, also ein Astronom. Naja, Florian Freistetter ist Astronom. Ja, ich sage ja, es ist zumindest ein Gebiet, in dem man sich noch... Ja. Ja, da ist die Frage, Florian Freistetter hat mittlerweile gefühlt 300, warte, ich hab's gehört, es müsste irgendwie 370 oder so sein, das Sternengeschichten. Ja, plus er hat noch die Wissenschaft mit Holgi. Ja, ja, also da hat man natürlich auch schon viel gehört, ne? Ja gut, aus dem Bereich könnte man jemanden nehmen. Ja. Ansonsten, Autoren, die jetzt gerade kein neues Buch geschrieben haben, wären spannend. Wenn du ein neues Buch geschrieben hast, dann ist halt immer blöd, weil dann reden die quasi immer mit... Das stimmt. Das ist ein Werbeaspekt. Ansonsten wissenschaftlich, ein Soziologe ist natürlich super spannend. Nein, tatsächlich, nein, gar nicht darauf bezogen, sondern tatsächlich auf diese soziologische, also auf diese politische Entwicklung, die du heutzutage hast. Einfach mal quasi schauen, was kam eigentlich nach Luhmann und der Rational Choice, die jetzt dann ins Framing übergegangen ist. Was ist da so der nächste heiße Scheiß? Weil Framing ist jetzt auch schon wieder, boah, wann hab ich das in der Uni gehört? 2013, 2012 war ich nochmal zu einer Gasthörerschaft, als Hartmut Esser da war, der hat über Framing geredet. Ja gut, ja, Sprachwissenschaftler haben es ja mittlerweile auch übernommen, das heißt... Ja, wir marschieren gerade in 2020 und ja, so ein bisschen sollte die Soziologie jetzt dann auch schon wieder was Neues haben. Mal so was Frisches, ne? Naja, was Großes halt zumindest. Also Gender ist ja immer irgendwie so ein Schwellenthema bei den Soziologen. Ja gut, aber ich meine auch die Gender-Theorie, Gender Trouble war Anfang der 90er. Und das ist im Wesentlichen das hat Judith Butler in Auseinandersetzung mit den Foucault'schen Theorien entwickelt. Ja gut, das Ganze ging ja dann in der PT, ging das weiter in den Konstruktivismus. Und ja, da hat sich dann halt verfestigt, so ein bisschen die Sprachgeschichten. Also Gender und Konstruktivismus sind ja so, gehen ja. Ja, die mögen sich gegenseitig, ja. Also Judith Butler tut man, glaube ich, auch nicht unrecht, wenn man sie Konstruktivistin nennt. Ja, weiß ich nicht. In dem Fall ist ja der Konstruktivismus ja auch weg von dieser rein soziologischen, konstruktivistischen Sicht, also dieser radikale Konstruktivismus, den ja die Soziologen immer so gern ans Kreuz nageln, so Watzlawick-Style. Watzlawick würde ich auch gerne ans Kreuz nageln. Ja, Watzlawick wäre ein spannender Gesprächspartner gewesen. Nee, der ist tot. Sei Dank. Der ist tot. Luhmann wäre toll gewesen. Luhmann ist auch tot. Der hätte seinen Zettel ganz schön gemacht. Ja, ja. Kant ist tot, Luhmann ist tot, Watzlawick ist tot. Und mir geht's auch schon schlecht. Ja, wen haben wir denn noch? Ich sehe schon, wir müssen uns einfach umschauen. Ex-Politiker sind immer spannend, glaube ich. So, Sarah Wagenknecht. Ist die nicht mehr im Bundestag? Wobei, das ist, glaube ich, auch, da kommt, glaube ich, auch mal das Gleiche raus. Andrea Nahles wäre, glaube ich, spannend. Die hat ja so wirklich radikal mit allem Schluss gemacht. Aber jetzt nicht sofort, aber so in 2-3 Jahren sich mal mit der zu unterhalten, wie ihr Aussteigerprogramm gelaufen ist. Okay. Ne, also, keine Ahnung, voll auf SPD und dann kalter Entzug. Ja, du kannst mit dem zukünftigen ehemaligen Führungsduo der SPD, so in 2-3 Jahren wäre das schon ein spannendes Gespräch, wenn die dann nächstes Jahr zurücktreten, weil sie gemerkt haben, scheiße, wir sind ja SPD-Vorsitzende, blöd. Aber ich glaube, ich wäre auch bei dem Wissenschaftler, also mit einem Soziologen. Mit einem Soziologen? Oder natürlich in diesem ganzen medizinischen Ding. Also ich meine, es gibt diese Wissenschaftshierarchie. Du kannst quasi die gesamte Gesellschaft erklärst du mit Politikwissenschaft und dann drunter natürlich noch mit eingebunden die Soziologie. In der Soziologie hast du dann Verhalten, Soziales und auch eben Einstellungen und Co. und die kommen dann aus der Psychologie. Ja. So, also Mikrosoziologie und Psychologie. Der Organismus, auf dem das Ganze basiert, ist Biologie. Ja, aber also die Biologie liefert quasi die Grundlagen. Die Biologie wiederum bildet eigentlich ja chemische Prozesse ab, die wiederum eigentlich nur physikalische Zusammenhänge sind, also diese ganze Quantenphysik. Chemisch-physikalisch. Genau, und im Grunde kannst du alles auf Energielogiken zurückführen. Also im Grunde ist das gesamte Verhalten eines Menschen physikalische Elektronenübertragung. Genau, und weil das alles nur in meinem Kopf ist, braucht man Philosophen. um damit klarzukommen. Ja, genau. Also Lebenswissenschaftler sind halt, die sind auf der deskriptiven Ebene zwar stark, aber da kommt keine Sau mit. Sobald du da normativ wirst und Theoriebildung verlangst, dann wird das... Ich wollte genau in die andere Richtung. Ich wollte quasi dahin gehen, dass du quasi diese neuronalen Geschichten eigentlich erklärst und eigentlich quasi ganz brutal die Frage stellen kannst, okay, wenn eigentlich alles neuronal ist, ist es dann eigentlich, also alles elektronisch ist und alles eigentlich nur Energieleitung ist, brauchen wir dann den Rest überhaupt? Ja gut, aber das kannst du nicht mit einem Mediziner diskutieren. Weil die sind ja entsprechend geframed. Nö, ich würde mit einem Neurowissenschaftler reden. Aber die sind noch viel ich rede nicht mit Neurowissenschaftlern, das kannst du knicken. Ja, oder? Das habe ich mir vor vielen Jahren abgewöhnt. Oder was man immer machen kann, eine spannende Frau. Also. Wo? Womit wir wieder dann doch bei Andrea Nahles wären. Ja. Also, ja. Ich glaube, das könnte tatsächlich spannend werden. Gut, dann einigen wir uns auf Andrea Nahles. Wir möchten gerne Andrea Nahles haben. Ja. Ja, gut. Sehr schön. Die nächste Frage. Helden der Arbeiterklasse oder Bildungsbürger in der Mitte der Gesellschaft? Ja, bei mir ist es klar. Echt? Ja, ja. Held der Arbeiterklasse. Ich bin dieser ganz fiese Emporkömmling, der es dann irgendwann doch noch auf ein Gymi geschafft hat und dann doch noch auf eine Uni geschafft hat. Ja. Okay. Du bist Mittelstandsbildungsbürger. Ich bin sowas von Bildungsbürger in der Mitte der Gesellschaft. Ja. Was sehr schön ist, dass ich den Assi-Teil hier übernehme. Und du die soziologischen Theorien raushaust. Ja, klar. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept. Falls uns irgendjemand mal fragt, werden wir mitteilen, dass das unser Erfolgsrezept ist. Nee, aber tatsächlich, das ist ja das Schöne. Ich werde ja immer öfter gefragt, so, oder ich werde ja immer hin und wieder mal gefragt, so von wegen, ja, wo ich denn herkomme und was weiß ich, so diese Ursprungsgeschichte, weil studiert hast du ja meistens in der Regel nur, weil du aus einer anständigen Familie kommst. Mhm. Und wenn du dann so sagst, ja, nö, also meine Eltern waren eigentlich einfache Arbeiter. Die Tatsache, dass ich das Gymi geschafft habe, basiert halt einfach nur auf viel Faulheit und doch eine Menge Grips. Mhm. Oder ich konnte mir einfach genügend Scheiß merken, um irgendwelche Klausuren zu bestehen. Ich habe ja am Ende mit einer 2,6 mein Abi gemacht, also nicht wirklich was Ruhmreiches, aber so ein Abi machst du halt, wenn du nicht lernst und ein Fach nimmst, das dich interessiert und nicht, wo du die guten Noten schreibst. Also hätte ich Physik genommen, hätte ich wahrscheinlich ein Abi mit 1, gemacht. Hm, aber weißt du, mein Abi war auch nicht berauscht. Und dementsprechend, ja, läuft. Hm. Und ja, das Studium habe ich mir dann irgendwann halt einfach finanziert. Ja. Musste. Weil, ja. Übrigens kann ich auch mal erzählen, ich habe ja mein Studium angefangen. Ich hab's dann in die Grütze geritten. Möchtest du beichten, was du studiert hast ursprünglich? Ja, ich habe BWL studiert. Und ich rede trotzdem mit ihm. Ich hab's in die Grütze geritten, und zwar vornehmlich wegen BWL. Also alle anderen Fachbereiche, so VWL, Recht, Mathe, Statistik, Technik, lief. Ich habe sogar Mikro- und Makroökonomik bestanden. Also ich könnte quasi volkswirtschaftstechnisch ja, mit Chrissy auf Augenhöhe diskutieren vielleicht. Ich glaube, mit Mikro- und Makroökonomik 1, 2 kannst du mit einem einfachen Liberalen schon ganz entspannt Wirtschaft diskutieren. Ja, und dann hast du eben, da habe ich tatsächlich versucht, eine Ausbildung zu kriegen, weil ich das Studium in die Grütze geritten habe. Und das Geile ist, ich habe Bewerbung geschrieben und ich habe da keine Stelle gekriegt. Ich habe keine Ausbildungsstelle gekriegt. Und dann habe ich gesagt, gut, gehe ich dahin, wo man mich kennt und mag. Dann bin ich zurück in die Uni und habe Politikwissenschaften und Soziologie studiert. Und das dann in Regelstudienzeit ganz entspannt runtergerockt. Oh Gott. Ja. Meine Güte, voll die Bildungsaufsteiger-Biografie. Naja. Gott, wir müssen bei Gelegenheit noch mehr linke Podcasts zum Thema Herkunft und so machen. Da passt dann aber auch die nächste Frage zu. Spielen solche Faktoren wie Homosexualität, Migrationshintergrund und jüdische Roots eine Rolle beim Umgang mit Podcast-Hörern, Hassmail-Schreibern, Gästen und Presse? Ja. Du kriegst Hassmails? Ja, unter anderem schon. Echt? Ja, klar. Geiler Scheiß. Also ich krieg seit Jahren Hassmails, das ist ja das Problem. Also ich mach seit Jahren... Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich krieg keine. Ich glaube, das wollte ich dich gerade fragen. Ich glaube, so schwul sein ist nicht mehr so das Problem heutzutage, ne? Ich glaube, Homosexualität ist akzeptiert als jüdische Roots. Mit denen ich ja, wie ich ja mal irgendwann erklärt habe, so viel gar nicht zu tun habe. Ja. Also ich trage keine Kippa, ich gehe nicht in eine Synagoge, ich habe nichts mit dieser Geschichte am Hut, aber ich habe eben die Roots dazu, dahingehend. Also mein Opa ist aus der Ukraine, aus einem Dorf, das dort halt durchaus ja mit jüdischen Donauschwaben zu tun hatte. Und das hat sich irgendwann... Irgendwie in der Kommunikation blieb das irgendwo hängen. Ja, ich glaube, es hat ganz viel mit Sichtbarkeit zu tun. Wir Homos sind halt so penetrant in der Öffentlichkeit, dass sich da keiner mehr traut, was dagegen zu sagen, wohingegen jüdisches Leben sich halt nicht so wirklich in der Öffentlichkeit abspielt. Ja, und Polen hast du halt auch noch. Also wir trinken heute Tyski. Du hast es ja vorhin schon als Tschechisch. Ich bin da ja ein bisschen ignorant, was Geografie angeht. Aus dem berühmten polnischen Dorf Posen in Tschechien. Ja, nee, also wir müssen das nochmal kurz erklären. Also wir wissen ja schon, dass alles südlich von Frankfurt Balkan ist. Alles östlich vom Vogelsbergkreis ist für mich Tschechien. Und zwar bis hinten nach Japan. Das ist alles Tschechien. Ah, weil ich mir nur ein Land merken kann. Das ist ja, bei uns ist alles nördlich von Heilbronn, Südschweden. Genau. Und alles östlich von Ulm ist Balkan. Südlich der Alp ist Norditalien und ja. Genau, das ist schon wieder viel zu kompliziert. Westlich vom Schwarzwald ist Frankreich. Ich muss mir nur zwei Länder merken. Hm. Das nennt man ökonomisch. Deshalb bist du in BWL auch nicht weit gekommen. Nein, wir haben ja vier Himmelsrichtungen, das ist halt das Problem. Ich brauche aber nur zwei. Nee, aber, ja, also sagen wir es mal so, ich krieg gelegentlich immer mal irgendwelche bekloppten Mails. Mhm. Ich bekam tatsächlich mal eine Ausladung, nachdem ich eine Einladung erhalten habe, bekam ich eine Ausladung, woraufhin sich dann auch klarstellte, ja, ein anderer Gast in diesem Rahmen war eben etwas, na, sagen wir es mal, kritisch. Und der hat sich natürlich dann quasi so dahingehend geäußert, dass er nicht kommen würde, wenn ich kommen würde. Okay. Ja, ich kenne diese Person persönlich nicht, er kennt mich persönlich nicht, aber er kennt halt... Er kannte dein Gesicht. Er kennt meinen Hintergrund. Und das ist halt das Interessante, wenn du halt so sagst, ja, nee, ich komme nicht, wenn ein ausländischer Typ kommt oder wenn ein Typ mit Migrationshintergrund kommt, dann komme ich nicht, dann weißt du halt ganz klar, okay. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir auch ganz häufig sicherlich irgendwo nicht stattfinden, weil nicht spannend, nicht relevant. Zu speziell. Ja, zu speziell. Und du hast natürlich immer das Problem, jeder Mensch, der über uns berichtet, muss damit rechnen, dass irgendein Idiot um die Ecke kommt und sagt, ja, warte mal, ihr fördert da irgendwelche Schwulen, ihr fördert da irgendwelche Migrationshintergründler, ihr fördert im Notfall... Linksgrün versifft. Ich glaube, bringt das ganz gut auf den Punkt. Ja, nee, vor allem das Schöne ist ja, ich bekam ja vor allem in der ersten Staffel so ganz böse Mails, tatsächlich die allerersten Folgen, in denen wir wirklich auf die geheime Weltverschwörung gemacht haben, da kamen Mails mit, ja, jetzt macht sich der Jude auch noch lustig über Leute, die Wahrheit kennen und sowas, wo du halt auch denkst, was? Digga, sag mal, was ist bei dir falsch gepolt? Also, und das sind so Sachen, da sitzt du dran und denkst dir so, okay, ja, diesen Podcast mache ich definitiv weiter, weil... es gibt Reactions. Wenn du solche Vollidioten an der Backe hast, dann scheinst du zumindest einen Nerv zu treffen. Das hast du mir nie erzählt. Ich nicht? Nein. Okay. Ja. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt. Okay, ich dachte, ich hatte das irgendwann erzählt. Nee, habe ich die Mail nicht weitergeleitet? Nein, also dass wir seit der ersten Folge Fanpost bekommen. Ja gut, in dem Fall muss man dazu sagen, es ist so, ich glaube, von solchen Leuten kriege ich schon wesentlich länger Mails. Und es ist so immer ein Lager halt. Ja. Es gibt so drei, vier Leute, die begleiten mich wahrscheinlich seit ich 2003, 2004 irgendwann mal irgendwas in dieses Internet geschrieben habe. Mhm. Und seitdem begleiten mich diese Leute. Und zwar im Positiven. Und es gibt genügend Leute, die mich auch seit diesen Tagen begleiten, im negativen Sinne. Mhm. Die haben quasi schon in Gästebücher von Webseiten geschrieben, wenn es um Musik ging. Also wir haben ja Musik gemacht und es gab immer schon Hater, die quasi irgendwie in der Richtung rumgestresst haben und dementsprechend, ja. Und dieser Kreis wächst und wächst eben auch immer mal wieder. Ja, viel Feind, viel eher, ne? Ja, so ganz ernsthaft, ich denke mir so, diese Leute wirst du nicht davon abbringen, doof zu sein. Also du kannst den Leuten noch so einen Maulkorb versuchen zu verpassen. Du kannst es moderieren, du kannst es wegblocken. Aber die Leute werden weiterhin kommen. Also deswegen sage ich auch, fütter die Trolle nicht. Genau. Also wir haben ja jetzt auch den Fall, dass wir aktuell so ein bisschen Trollung in der Podcast-Landschaft haben. Ich habe darüber ja auch eine Podcast-Folge gemacht, aber wir füttern diesen Troll einfach nicht. Wir geben den Menschen kein Futter. Wir nehmen ihn nicht wahr. Wir scheißen drauf und wenn der irgendwelchen Schaden anrichtet, dann nicht bei uns, sondern vielleicht bei anderen Leuten. Genau. Ja. Und deswegen sage ich mal so, nee, machen wir nicht. Genau. Gut, damit hätten wir auch geklärt, wie wir mit diesen Faktoren umgehen, nämlich extra weitermachen. Wie viele Folgen liegen inzwischen eigentlich im Giftschrank? Von Staffel 1, Staffel 2? Ich, allgemein, ich habe auch kurz überlegt, es gab in Folge 1, glaube ich, eine Folge im Giftschrank, oder? Ich habe Folge 1, eine Folge im Giftschrank, das ist direkt die zweite. Alles andere haben wir gnadenlos veröffentlicht. In Staffel 2 gab es eine angeschnittene Folge. Die haben wir einfach nochmal aufgenommen. Ob die als Giftschrank gilt, weiß ich nicht. Nee, nicht wirklich. Da hat einfach das Aufnahmegerät versagt. Ja. Dann haben wir im Prinzip den gleichen Stiefel nochmal durchgezogen. Dann unsere Folge nach... Die allgemeine Weltlagenfolge? Ja, genau, die allgemeine Weltlagenfolge. Die haben wir in den Giftschrank gepackt, weil sie einfach nicht gut war. Ja, die haben wir in den Giftschrank gepackt. Also sind wir bei 2. Ansonsten haben wir meistens nach kürzerer Zeit abgebrochen und haben gesagt, okay, wir starten nochmal neu. Ja. Ich glaube, wir haben nochmal irgendwas irgendwie in den Giftschrank gepackt, die auch nicht gut war, glaube ich. Ich glaube, direkt in Staffel 2, recht früh am Anfang. Das könnte sein. Ich kann mich ja sowieso meistens noch nicht mal dran erinnern, was wir letzte Folge gemacht haben. Ja, wir haben ja noch diese knallharte Fragenfolge. Also wir haben ja nach dieser 100er haben wir noch eine Fragenfolge veröffentlicht, noch eine Metafolge. Ja, die haben wir. Ja, und natürlich das Querprojekt, was wir bisher nie gelauncht haben, die könnten wir uns als Giftschrank nennen. Das ist ja kein Giftschrank. Okay. Das ist Ideenhalde. Dann behaupte ich mal 3. Also 2 in Staffel 2, eine in Staffel 1 bisher. Genau. Okay. Gibt es eine Folge, die ihr gerne nicht veröffentlicht hättet, aus Staffel 2? Ja, aber nicht aus inhaltlichen Gründen. Hat nur irgendeine, die soundtechnisch nicht geil war. Ja, die tote Katzen im Park, glaube ich. Ach Gott, ja. Die war halt einfach akustisch. Da hat es immer gerauscht drin, ja. Und die Marienplatz-Uschis sind auch akustisch einfach nicht schön. Da war die Klimaanlage im Hintergrund, ja. Ah, ja. Ja. Also wir sollten uns merken, im Sommer auf belebten Plätzen ist zwar schön, aber immer eine tote Katze dabei und bitte nicht in Nähe von Klimaanlagen. Genau. Ansonsten, ich habe jetzt auch in Staffel 2, also aus inhaltlichen Gründen sowieso schon mal gar nicht, weil die Dinger stehen für sich und die sind einfach mal Ausdruck eines Moments und ich haue hier zuweilen böse Dinge raus, aber die müssen dann noch stehen bleiben. Na, ich überlege gerade, ob wir irgendwas haben, wo ich sagen kann, ja gut, wir haben in der Qualität, inhaltlichen Qualität, inhaltlich vom Humor, nö. Aber klar, ich meine, du würdest am liebsten wahrscheinlich die erste Staffel komplett. Ich würde gerne vergessen, dass es sie gab. Aber so viel kann ich gar nicht mehr saufen. Nee, die ist ja eigentlich auch so für sich stehend gar nicht so verkehrt. Ich glaube, in den Dating-Folgen haben wir ein bisschen zu sehr auf der Pointe rumgeritten. Mach halt. Ja, aber man muss es den Menschen manchmal um die Ohren hauen. Ja, aber wir haben es ja durchaus ein bisschen wiederholt. Wir sollten mal wieder eine Dating-Folge machen und aufeinander rumreiten. Nee. Die Pointe nehme ich nicht mit. Schade. Nee, ich dachte mir, heute springst du über das Stöckchen. Nee. Den Stress gebe ich mir nicht. Dann nicht. Weiter. Welchen Beruf haben sich eure Eltern eigentlich für euch überlegt? Und was denken sie über euren Podcast? Ja, mach mal. Beantworte du doch erstmal. Okay. Also tatsächlich, meine Eltern haben sich keinen Beruf für mich überlegt, weil also bei mir stand relativ früh fest, dass ich eigentlich Lehrer werden will. Habe ich schon in der 7. Klasse in diese Freundschaft Büchlein eingetragen und es hat sich erst im Studium ergeben, dass ich das dann doch nicht machen möchte. Von daher hat sich für meine Eltern nie die Notwendigkeit ergeben, sich einen Beruf für mich rauszusuchen. Das war dann mehr so, als ich gesagt habe, das will ich nicht machen. Da ist so, also meine Mutter fand super, dass ich gleich zweimal gesagt habe, so, ich fange jetzt irgendwie was Neues an und ich habe da jetzt Bock drauf und Ich spüre, dass das das Richtige für mich ist. Dann meinte sie, mach das. Mein Vater hat, glaube ich, selbst als ich aus meinem befristeten, letzter befristeter Vertrag nicht verlängert wurde, noch gehofft, dass ich doch noch ins Ref gehe. Ich glaube, der versteht aber auch bis heute einfach nicht, was ich tue. Okay. Aber da ist nie groß kommuniziert worden, dass irgendwelche Erwartungen waren. Also, dass ich studieren gehe, war klar, aber ja gut, Akademikerhaushalt, ne? Aber was, das war mir überlassen und ich dann mit Geschichte und Ethik habe ich ja, mein Vater hat Bio und Chemie studiert, also er ist beinharter Naturwissenschaftler, aber das war, ja, Hauptsache ich habe studiert. Okay. Das war viel wert. Und was den Podcast angeht, meine Eltern wissen, glaube ich, dass ich einen Podcast mache, aber sie kennen keine Folgen. Meine Mutter kennt ein paar Texte, die ich geschrieben habe, und die findet sie ausgesprochen witzig. Okay. Aber ansonsten haben die damit gar nicht wirklich was zu tun. Okay. Also auch noch nie irgendwie gezeigt. Bin ich ja sowieso zurückhaltend, Menschen, okay, die ich persönlich kenne, meinen Podcast zu empfehlen. Okay. Weil ich will, dass sie mich auch weiterhin mögen. Ja, was haben sich meine Eltern eigentlich dabei gedacht, mich in die Welt zu setzen und beruflich dann? Das frage ich mich auch. Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Es gab, wo ich um die Ecke, wo ich aufgewachsen bin, gab es ein Hallenbad. Und direkt gegenüber von dem Hallenbad ist eine Schule, eine Realschule. Und meine Oma sagte dann bei irgendeinem Spaziergang, als ich so in die vierte Klasse kam, oder in der vierten Klasse war, sagte sie so sinngemäß, ja, also das war fußläufig, da konnte man hinspazieren von uns zu Hause, das war so, keine Ahnung, 20 Minuten. Und da sagte meine Oma dann so sinngemäß, ja, das könnte ja zukünftig dein Schulweg werden. Und das Schwimmbad, das kennst du ja schon, hier kannst du dann schwimmen gehen und hier hast du deine Schule, dann hast du quasi Schwimmunterricht da und man muss dazu sagen, das ist eine Realschule. Und für meine Oma war quasi klar, ja, der Junge, der macht was Handwerkliches. Ach du Scheiße. Ihre Kinder haben alle, glaube ich, Hauptschule abgeschlossen, aber es stellte sich raus, dass ich wohl tatsächlich ein bisschen talentiert bin. Man muss dazu sagen, Hauptschule war damals ja auch das Normalste der Welt für die Leute, also in den 50er, 60ern. Und dann stellte sich aber raus, dass natürlich in meiner Generation dann schon die Realschule mindestens das Normalste der Welt ist. Wenn du auf die Hauptschule gehst, dann hast du halt einfach damals, also in den 90ern hattest du verloren, wenn du da noch auf die Hauptschule bist. Mhm. Also es war definitiv nicht mehr der Standard. Und für meine Oma war dann klar, ich gehe auf die Realschule, aber welchen Beruf, der ich dann dadurch ergreifen sollte, also Handwerk war klar, also irgendwas Handwerkliches war logisch. Ja, hat goldenen Boden, ne? Hat goldenen Boden. Und so während im Gymi hat sich dann irgendwann so rausgestellt, ja, okay, du bist Arbeiterkind, du könntest Folgendes machen, du könntest zum Bund gehen, dich verpflichten, entweder Offizierslaufbahn oder einfache Unteroffizierslaufbahn, also Zetzauer. Und, also Zeitsoldat. Mhm. Und dann hast du zumindest mal schon eine sichere Rente. Eine gute Rente, weil als Bundi kriegst du eine anständige Rente, wenn du dich verpflichtet hast für ein paar Jahre. Und damit hast du zumindest das Rentenproblem gelöst und dann kannst du ja beim Bund eine Ausbildung machen, weil beim Bund machst du ja automatisch eine Ausbildung, wenn du danach der Schule hingehst. Und das wäre doch was. Da stellte sich aber raus, dass der Bub zwar in Shootern gar nicht so verkehrt war und mit dem Luftgewehr halt auch durchaus im Garten nicht so schlecht schießen kann und sich dann auch tatsächlich Pfeile für Pfeil und Bogen im Urlaub mal geschnitzt hat. Also im Grunde können, tut es, aber das Problem ist, so auf Menschen schießen wollen, wäre jetzt so nicht so meins gewesen. Ja, toll, die Fähigkeiten zu morden, aber dann nicht konsequent sein. Ja, nee, das Problem ist vor allem, es kommt noch hinzu, dass ich ja dann auch so linke Reflexe entwickelt hast? Ja, nee, nicht nur linke Reflexe, sondern es kommt ja noch hinzu, dass ich tatsächlich halt, wie ich ja schon mal erzählt habe, so eine Familie habe, die halt durch Kriegswirren, Fluchtgeschichten hat und dementsprechend definitiv nicht so der Fan von Krieg bin. Mhm. So ein Scheiß. Also definitiv nicht der Typ bin, der auf andere Menschen ballern möchte. So außerhalb von Shooter-Spielen. Und dementsprechend, nee, ich bin nicht so der Typ gewesen, der zum Bund wollte. Ich habe dann auch Zivi gemacht und damit war die Geschichte mit dem Bund auch durch. Also, okay. Also, ja, ich überlege gerade, gab es einen Beruf, den sich, ich meine, so Kfz wäre wahrscheinlich durchaus auch nicht verkehrt gewesen. Mhm. Ich glaube, das wäre in meiner Familie auch gern gesehen gewesen. Ich habe einen Onkel, der ist Kfz-Meister. Aber irgendwie hat sich auch rausgestellt, dass ich auch nicht so der Autofan bin. So motorisierte Dinge, während so meine Cousins irgendwie so die ihre ersten Mopeds schon frisiert haben, die wohnen halt auch draußen auf dem Land, da hattest du halt die Dringlichkeit und die Notwendigkeit, dass du irgendwas hast, um von A nach B möglichst zügig zu kommen und möglichst wenig Muskelanstrengung. Nur die haben sich halt schon im alten Jugoslawien damals ihre ersten Mopedless so auf dem Land angefangen zu schrauben und dann später halt in Slowenien. Und war auch nie meins. Kein Handwerker. Ja, nö. Also wollte ich beruflich nicht machen. Bin ja auch heute kein Handwerker. Oh Gott, ja. Mir sollte man keine Werkzeuge in die Hand geben. Das dann kann man mich gleich in der Notaufnahme abgeben. Also dementsprechend, nö. Nee. Ich glaube, da gab's nichts. Und was denken Sie über deinen Podcast? Meine Mutter hat, glaube ich, seit ich 1997 Musik gemacht habe, angefangen habe zu machen, hat meine Mutter, glaube ich, nicht einen einzigen Song von mir gehört, meinen Blog nie gelesen und dementsprechend hört sie auch meinen Podcast nicht. Wenn ich möchte, dass meine Mutter irgendwas von meiner künstlerischen Schaffenszeit oder von meinem künstlerischen Schaffen mitbekommt, dann muss ich es ihr, glaube ich, schon auf die Nase binden. Das macht sie nicht aus Desinteresse, sondern auch zentral einfach, glaube ich, deswegen, weil sie, glaube ich, erwartet, dass wenn ich was Gutes habe, dann sage ich, hier Mutti, ich habe was Gutes, hier, schau. Hm? Und ansonsten sie wahrscheinlich damit nicht belässt. Nee, es ist einfach ein Generationenunterschied auch. Und ich glaube, jedes Jahr schreibe ich ja meine Weihnachtsmail. Das ist was sie liest, wenn ich sie ihr in die Hand drücke. Hm. Ich glaube, meine Eltern würden auch das Prinzip Podcast, glaube ich, nicht verstehen, ja. Das käme noch hinzu. Doch, verstehen würdest du es. Also verstehen tut es, glaube ich, schon. Wenn ich bist das Sull. Warum machst du das, Ju? Ach so, ja, aber gut, ich meine, ich habe ja auch Webradio gemacht. Das hat sie ja auch verstanden. Also dementsprechend. Ja. Gut. Jo, dann machen wir weiter. 5 haben wir noch. Okay. Ja, sportlich. Wo auf der Welt würdet ihr leben wollen, wenn ökonomische Umstände, Sprache und Nationen keine Rolle spielen würden? Ökonomische Umstände? Sprache und Nationen. Also im Grunde, wo würdest du wohnen, wenn du einfach nur sagen möchtest, da. Also wenn Nationen keine Rolle mehr spielen würden, dann wäre es mir ja scheißegal, wo ich wohne. Naja, gut, ich meine... Sie hat nur gesagt ökonomische Umstände, nicht ökologische Umstände. Sie hat nicht von ökologischen Umständen gesprochen. Weil so rein. Ja du, aber wenn ich mir das leisten kann, dann könnte ich auch in Dubai so hübsch in einem vollklimatisierten. Ja, wenn dann keine homophoben Arschlöcher mehr vor der Tür stehen, hast du dann kein Problem. Da Nationen keine Rolle spielen, spielt auch nationale Gesetzgebung keine Rolle mehr. Also Also können mich die homophoben Arschlöcher in Dubai gerne auch mal von hinten. Ja, das meine ich dann. Das spielt ja keine. Nee, mir ging's um die ökologischen Umstände, weil wenn du zum Beispiel so siehst, ja, so die Karibik ist halt saugeil wahrscheinlich. Also gutes Wetter. Durch und durch. Das Problem ist, du hast da halt diese Tropenstürme, die zerfetzen dir halt ganz entspannt mal echt so die Gegend gelegentlich. Also selbst wenn du den Betonhaus da hinstellst, weil ja ökonomische Umstände auch keine Rolle spielen. Ja, du könntest sie halt wieder aufbauen, ne? Ja, aber schön ist es nicht. Ja, also ich glaube so Karibik ohne Wirbelstürme. Karibik ohne Wirbelstürme. Okay. Karibik ohne Wirbelstürme. Seychellen. Seychellen. Hast du da hinten Pazifikstürme? Ich hab keine Ahnung. Ansonsten? Malle? Malle ist noch einmal im Jahr, mein Freund. Nee, Malle, so die Ecke Menorca, Ibiza, ist das klimatisch interessant? Ich habe gerade überlegt, nämlich, ich war ja auf Kreta und da kannst du zum Beispiel den August komplett knicken. Da willst du im August nicht sein. Oh. Dann willst du im Juli nicht sein, dann willst du im August nicht sein. Der September geht schon wieder so weiter. Deswegen zu heiß. Zypern, genau das Gleiche. Also das ist so, Mittelmeer ist zu knackig. Deswegen habe ich mir überlegt, so Menorca, also die Balearen halt vorne. Okay. Das ist halt so im Sommer, glaube ich, auch so sportliche 38 Grad. Ja, das ist auch schon wieder fast zu warm. Wo ist es warm, aber nicht zu warm? Wo ist es Meer? Also Meer ist definitiv... the place to be. Ich glaube, mehr muss es sein. Mhm. ja. Ja gut, dann lässt es sich ja auch aushalten, egal wo es ist, oder? Nee, wie gesagt, Zypern und Kreta und sowas wären mir viel zu backig, also viel zu gebacken warm. Okay. Also wenn du so einen schönen Strand wie Elafonissi hast, ist einer der schönsten Strände der Welt. Nur du kannst ihn halt echt nicht genießen, wenn du in 45 Grad brütender Hitze stehst und die weißen Blutkörperchen das Eiweiß in deinem Körper sagt, ja, ich bin gleich stocksauer, also ich stocke gleich. Also, nee, da, das ist jetzt zu Okay, also kuschelig warm, aber nicht zu warm. Meine Güte, der Mann hat Ansprüche. Ja, du wärst echt bei Kanaren vielleicht? Du wärst echt bei Dubai? Ist ja Dubai nicht auch zu backen warm? Ich bin da total schmerzfrei. Also meine Laufbestzeiten reiße ich meistens im Sommer, wenn wir 40 Grad und mehr haben. Ja, wenn du mal schnell wieder heim willst. Ja, ich fühle mich bei Wärme wohl und ich leide seit 2-3 Monaten massiv, weil es plötzlich irgendwie plötzlich so Temperaturen unter 10 Grad hat und so. Und mein Körper nur noch schreit, Winterschlaf, Winterschlaf, Winterschlaf. Siehst du, deswegen Wombats machen keinen Winterschlaf. Ja, einfach nur warm eingepackt. Ich bin mehr so ein Bär, dem der Großteil seines Fells ausgegangen ist. Wobei ich glaube, auf meinem Rücken wächst mittlerweile auch was nicht da wachsen sollte. Weiß nicht, ich musste mal deine Bettgenossen fragen. Ja, ich habe mal eine Umfrage gestartet. Kannst du sagen, hier hast du einen Rasierer, falls es zu buschig ist. Ich habe da mal eine Umfrage gestartet, ja. Ja, nee, also warm und mehr und nicht zu warm. Keine Ahnung. Also ich hätte gerne warm und sehr warm und Stadt. Ich brauche Stadt. Ich überlege gerade, dann wäre vielleicht so Südfrankreich. Wenn Nation keine Rolle mehr spielt, dann wurden da auch keine Französischen. Ja genau, was Sprache spielt, da glaube ich auch keine Rolle. Also yeah. dann sprechen die alle da Deutsch. Ist nicht egal. Côte d'Azur. Ja, ansonsten Italien wäre cool. Rom? Wohl Rom? Ja, Rom wäre geil. Glaub. Rom ist scheiße heiß im Sommer. Okay. Stimmt. Ja, dann so ein bisschen, dann so Norditalien, so Mailand. Mailand, Florenz. Madrid. Hauptsache Italien. Genau. Ja, doch, genau. Ich glaub, so Norditalien, so diese, was ist denn das? Nicht Adria ist rechts rum, so Richtung Triest, sondern links rum Richtung Nizza und Mailand, Florenz, dieses ganze Giraffe links rum. Ich weiß, was du meinst. Wie heißt denn da das Meer? Mittelmeer? Die Adria ist auch das Mittelmeer. Wie heißt denn dieses Meer dort? Keine Ahnung. Okay. Gut. Ich war da noch nicht. Dort. Ja, da würde ich gerne leben. Ja, okay. Ja, dann würde ich wahrscheinlich auch so wie in Assassin's Creed einfach morgens mal. Weil ökonomische Umstände, dann kann ich ja machen, was ich will. Dann ist das richtig. Da frei. Dann würde ich auf Kirchtürme klettern und dann einfach nur in Heuwegen springen. So. Auch nicht schlecht. Ja, und weil ich nicht so weit von dir wegwohnen darf, würde ich mich dann in Rom einfach niederlassen. Weil es dann doch knackig warm ist. Ja, nee, in Rom ist es ja knackig warm, aber dann können wir uns zum Podcasten immer so auf halber Ebene. Wie ist in Sizilien? Aber eben, keine Ahnung, da habe ich, glaube ich, habe Angst vor den ganzen Mafia-Menschen. Ach komm, Klischees überwinden. Nee, nix. Klischees sind da, damit ich mich darin suhlen kann. Adio, Pazzo. Pizzo? Pazzo? Pazzo? Pazzo war das. Schutzgeld. Pazzo? Ja, da sage ich nur Pizzo, Adio. Pazzo. Adio, Pizzo. Pizzo, genau. Adio, ja. Pizzo. Also es gibt eine Aktion auf Sizilien. Da haben sich einfach so ein paar Leute hingesetzt und gesagt, so, wir machen eine Liste mit Leuten, die kein Schutzgeld zahlen. Finde ich gut. Adio, Pizzo heißt diese Aktion. Sehr geil. Und die zahlen einfach kein Schutzgeld. Und wenn einer kein Schutzgeld zahlt, dann kriegt der aufs Maul. Aber wenn 100 kein Schutzgeld zahlen, dann haben die halt ein Problem. Weil dann zahlen 100 kein Schutzgeld und dann hast du so... Wir kriegen 100 aufs Maul. Du brauchst nur genug Schläger. Nein, du hast das Problem, du hast dann halt keinen Bäcker mehr irgendwann. Wenn alle Bäcker sagen, okay, wir zahlen kein Schutzgeld, dann brennen halt alle Bäcker und das wäre auch nicht so ideal. Siehst du, deshalb esse ich nur Knäckebrot, das kann man auch aus Schweden importieren. Und wenn du dann noch den Touristen sagst, geht bitte in Läden, die Adio Pizzo unterstützen, dann gehen die Touristen eben nur dahin und dann sagen, das ist halt auch das Problem. Ja, okay, blöd. Wenn du keinen Laden hast, der das mehr unterstützt, dann kommen die Touristen halt auch gar nicht mehr möglicherweise. Das kann sagen, ja, wir wollen das halt auch nicht unterstützen. Also dementsprechend, ja, geile Aktion. Okay. Also Sizilien wäre auch eine Option, wenn es nicht zu machen ist. Ich glaube, es ist warm. Also, wie gesagt, ich obwohl, ja, stimmt, Sizilien ist gegenüber von Libyen, ne? Ja, genau. Das ist so dieses alte karthagische, die erste karthagische Kolonie gewesen, die dann die erste römische Kolonie wurde. Syrakus war eine griechische Kolonie, keine karthagische. Ja, aber es gehörte ja auch dann zeitweise den Karthagern. Ja, die sind aber mehr über die Alpen da runter marschiert mit ihren Elefanten. Nee, erster punischer Krieg, Krieg um Sizilien. Zweiter punischer Krieg. Mein Mitbewohner ist gerade nicht da, du kannst dir die Geschichtsstunden sparen. Zweiter punischer Krieg, Elefanten. Dritter punischer Krieg, egal. Ja, auch von Elefanten zu sprechen, dann kriege ich Hunger. Denke nicht an rosa Elefanten. Wenn in 100 Jahren in einem Lexikon euer Podcast erwähnt wird, was steht dann dort? So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, was? Was steht da? In was für einem Lexikon ist das überhaupt? Wikipedia. In der Wikipedia? Ja, es ist das einzige Lexikon, das es in 100 Jahren noch gibt, glaube ich. Ja, das würde ja bedeuten, wir sind relevant. Ja. Nein, dann sind wir nicht mehr relevant, dann sind wir historisch. Ja, aber wir sind relevant genug, also dass es in der Wikipedia steht, weil wir werden ja, ja. Ansonsten würden wir ja gelöscht werden, dann würde irgendein Netznazi würde kommen und sagen, hier, nee, da war ein Jude dabei, das können wir nicht veröffentlichen. Das geht so nie und der andere war auch nur schwul. In 100 Jahren, die Elite ist ein deutschsprachiger Bildungspodcast, in diesem Jahr seine 105.150. Episode feiert. Ich überlege gerade. Also gegründet haben wir uns ja 1869. Also vor 150 Jahren. In 100 Jahren sind wir dann 250 Jahre. Hm? Ja. Genau, feiert sein 250. Jubiläum. Nach den beiden charmanten Startmoderatoren Aussiff CD und Zeilenende machen diesen Podcast jetzt Kevin Kühnert und Christian Lindner. Chrissy ist ein bisschen älter, Kevin könnte das noch übernehmen. Ne? Ich glaube, der ist auch nicht so viel jünger als ich. Kevin? Mhm. Oder Chrissy? Kevin. Also Chrissy ist älter als ich. Das ist. Ja, Chrissy ist älter als du, ich weiß. Mhm. Keine Ahnung, der ist gut konserviert. Also ich glaube, der ist ein Jahr oder zwei. Der hat Benzin im Blut. Ja. Das hält jung. Wir könnten ihn als Gast einladen, um auf die Fragen zurückzukommen. Ihn fragen, wie alt er ist. Genau. Das ist die hochinvestigative Frage. Ey, Chrissy, wie alt bist du eigentlich? Wie war die Frage? Was in 100 Jahren? Ach so, was über unseren Podcast steht. Also ich gehe fest davon aus, dass es den in 100 Jahren noch gibt. Anfangs hätte er echt weg können, später wurde es Kunst. Ja. So die ersten, keine Ahnung, 400 Folgen kann weg. Ab Folge 401, ja, das ist Kunst. Ja. Wie das Dschungelcamp, ne? Ist einfach lang genug und penetrant genug durch den Äther geflimmert, bis die Leute keine andere Wahl mehr hatten. Hat dann irgendwann den Grimme-Preis gewonnen, weil alle anderen hatten ihn schon. Top. Und wir sind wahrscheinlich dann in 10 Jahren der erste Podcast, der ein Echo gewinnt. Genau. Und der große Durchbruch ist Ihnen dank des Andrea Nahles Interviews gelungen. Genau, ja, wir kriegen ein Echo in 10 Jahren. wenn der Echo quasi wiederkommt, weil die dann da sagen, ja, jetzt sind Podcasts so relevant. Ich könnte da schon wieder ranten über den deutschen Podcast. Du sollst nicht ranten, du sollst Fragen beantworten. Ja. Genau, deshalb. Ihr müsst wählen. Ein gutes Abendessen mit Alice Weidel und Trixi Storch. Boah, okay. Oder ein süffiger Kneipenbesuch mit Bernd Höcke und Alexander Gauland. Ah, okay. Die ist gut. Die ist echt übel. Autsch, okay. Was ist geiler? Ein geiles Essen mit zwei dummen Bratzen? Ja. Du kannst sie halt nicht ausblenden. Ja. Oder ein süffiger Abend mit zwei Volleimern, die du dir aber... deren Gelaber du dir aber nach 3 Bier dann irgendwann auch knicken kannst. Ja, ich glaube, das ist einfach, oder? Ja, das Problem ist, du hast am nächsten Tag so einen Kater. So ein Kater. Und du hast die Erinnerung. Schlimm ist, wenn du die Erinnerung hast. Wenn du also genau weißt, du warst mit den beiden Volleimern, abends noch einen saufen. Okay. Ich glaube, ich glaube, ein gutes Essen mit den beiden Mädels ist... Weißt du, so ein Essen ist ja... Ja? Da hast du zumindest was von. Ja. Ja, wir haben auch vom süffigen Knallenbesuch was. Ja, ein Schädel am nächsten Außer, Tag. Lass dir als Experte, von mir als Experte für Trinkgelage sagen, dass du so viel trinken kannst, dass du dich garantiert an den Abend nicht mehr erinnern kannst und du so derbe gebechert hast, dass du am nächsten Tag noch so voll bist, dass der Kater erst übermorgen kommt. Ja, das kenne ich, aber das hilft nichts. Du warst dann mit den beiden Volleimern. Also, ich glaube, ein gutes Essen mit Alice Weidel und Trixi Dinosaurierin Storch ist erträglicher. Ja. Weil, ja, da steht ja nicht, wie viele Gänge es sind. Na, mindestens drei. Nö, du kannst ja auch, ein gutes Essen ist ja auch, ein gescheiter Burger und dann. Nee, gibt's da tischt Trixi deutsche Hausmannskost auf. Also erstmal ein hübsches Hochzeitssüppchen und dann eine Hauptspeise und dann noch ein Nachtisch. Ja, aber auch das kann wiederum sehr lecker sein. Also vor allem wenn Trixi selber kocht, weiß nicht, kann die kochen? Nee, die ist berufstätig. Nee, sie muss ja eigentlich, allein aus ihrem Weltbild. Ja, aber die ist berufstätig, die kann nicht kochen. Ja, aber allein aus ihrem Weltbild muss sie. Ja, Tobi, ihr könnt ja auch essen gehen. Ich stell mir gerade die Frage, wenn die AfD-Fraktion Sitzung macht. Und ob die Mädels Schnittchen schmieren? Und, genau, sagt dann Alex wirklich so, Mädels, Frauen gehören in die Küche, irgendwer muss ja Kaffee machen, macht Kaffee. Oder wie es bei Sinnlos im Weltraum heißt. Und du machst das, was du am besten machen kannst. Mach Kaffee, Alte. Heiß, schwarz, lecker, Kaffee. Jo. Mach es, Junge, mach es. ja, doch, aber Essen mit den beiden, okay. weil das ist schneller vorbei als ein süffiger. Also ein süffiger Abend hat halt durchaus eine Ausdauer. Und du musst ja am Anfang dieses Gelaber von diesem Geschichtsfuzzi anhören. Ja, ich würde ihm so lange Kontra geben, bis wir beide blau sind und im Laufe des Abends könnte es in einer Schlägerei gipfeln. Also es klingt für mich traumhaft. Ich wäre definitiv beim süffigen Kneipenabend. Ich kann mir jetzt auch durchaus vorstellen, wie ich und die Alice zuschauen, wie du und die Trixi diese Schlammcatch-Nummer machen. Ja, aber während du mit den Mädels dinierst, gehe ich mit den Jungs saufen, also sehen wir uns nicht. Ich stelle mir gerade eher vor, wie du hast ja so ein leicht gespaltenes Verhältnis zu Lesben. Ich habe kein gespaltenes Verhältnis zu Lesben. Na doch, manche magst du definitiv nicht. Alice Weidel ist, glaube ich, die einzige Lesbe, die ich dezidiert nicht mag. Obwohl, bei Jutta Ditfurth bin ich mir nie sicher, ob das ein Mensch ist oder eine Lesbe. Die mag ich nämlich auch nicht. Bitte die ganzen Hassmails an zeilen@aussie.de. An zeilenende@dieelite.org, danke. Versuch was werden, ne? Zeilenende@aussie.de gibt's nicht. Ja. Ich habe da keine Catch-all-E-Mail eingerichtet. Das wäre zu fatal. Verdammt. Sonst würde ich für jeden Scheiß Mails kriegen. Das wäre auch nicht gut. Mhm. Obwohl, ist Catch-all? Könnten wir mal für die Elite mal einrichten, so eine Catch-all, da können wir jeden Scheiß erzählen, so. Keine Ahnung, Zeilenede. Oh, der Zeilenede. Zeilenede. Einer der geilsten Verschreiber aller Zeiten. Jetzt Zeilenede ist mein Einbrecher, alter Ego. Zeilenede. Einfach ein N vergessen. Ei. Ja, ich fand's sehr schön. Okay. Oh, schön. Okay. Gut, nachdem wir gesoffen haben. Wie lange wird Staffel 2 dauern? Und wird Marlena jemals wiederkehren? Lass uns mal eine Frage nach der anderen beantworten. Ich glaube, das sind zwei getrennte Fragen. Das ist aber in einer Zeile, also gehört das zusammen. Okay, dann klären wir die Frage, wird Marlena in Staffel 2 nochmal auftauchen? Sag niemals nie. Ja, würde ich auch sagen. Also sag niemals nie, weil Staffel 2 hat ja eigentlich ursprünglich mal ein Konzept gehabt, das wir so grandios über Bord geworfen haben in der Zwischenzeit. Mhm. Also nachgefühlt. Na, obwohl, wir haben es relativ lange durchgezogen. Ja, aber das Konzept, das wir hatten, dass wir ja durchaus so Themen, zwei Themen hatten, die wir dann getrennt voneinander nacheinander abarbeiten. Dadurch, dass die Themen dann doch größer wurden, hat sich das geklärt. Also dementsprechend, die Frage ist, wofür? Also wofür wäre Marlena praktisch? Also bis dato war ja Marlena entweder für Praktikantenaufgaben zuständig, das ist sie ja auf Twitter immer noch. Richtig. Also da existiert sie ja noch quasi, da haben wir ja Gernot und Marlena immer noch im Einsatz. Man kann immer noch Mails schreiben an marlena@dieelite.org. Also wer unsere Praktikantin schreiben möchte, kann das machen. Genau, sie macht unsere Pressearbeit nach wie vor. Genau, also wir schreiben noch Einladungen teilweise mit Marlena raus. Die Stimme gibt's halt einfach nicht mehr, aber das liegt zentral daran, dass wir A, kein Intro haben, das wir gerade gesprochen haben. Wir haben keine Trainer, die zwischendrin gesprochen werden. Und ob wir das in Staffel 2 noch mal einführen, weiß ich nicht. Da müssen wir ja wieder ein Konzept haben. Nee, das kann sich ja, also wir haben auch in Staffel 1 irgendwann das Konzept einfach nochmal weiterentwickelt. Die Frage ist tatsächlich, wofür? Und damit kommen wir auch schon zur Beantwortung von der Frage, wie lange Staffel 2 dauern wird. Was wäre denn Staffel 3? Also was macht denn, also der Staffelunterschied zwischen Staffel 1 und Staffel 2 basiert ja zentral darauf, dass wir von Die Elite, das Marketing, die Marketingabteilung der Geheimen Weltverschwörung zu Die Elite, das Magazin wurden. Ja, dann wäre konsequenterweise Staffel 3 Die Elite, jetzt haben wir die Geheime Weltverschwörung übernommen. Nee, Staffel 3 wäre dann einfach nochmal was ganz anderes. Also wir jetzt aktuell haben wir ja durchaus so ein bisschen Rechercheanspruch, den wir aber auch nicht mehr so wirklich viel machen zurzeit. Müssten wir wieder nächstes Jahr gucken, dass wir da ein bisschen Schwung reinkriegen. Mehr Gäste, was? Kischte. Ach. Kischki. Kischti. Ja, du kannst aus dem Wort Kischte. Ja, Kischte. Kischte. Kischki, Kischte. Kischi. Ja, in Staffel 3 hätte, glaube ich, die Notwendigkeit, dass wir da irgendwas so weit über den Haufen werfen aus Staffel 2. Ich weiß nicht. Genau, also ich glaube, eine neue Staffel würden wir anfangen, wenn wir beschließen, wir machen zukünftig nur noch Viertelstünder. Ja, oder nur noch Stundenformate. Oder nur noch Interviewformate. Oder... Boah, oder wir kehren zu wirklich so einem stringenten Konzept zurück, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt den Themenblock, den Themenblock, den Themenblock. So ein bisschen Wochenrückblick-artiges Format. Das wäre, glaube ich, eine Staffel 3. Ansonsten, vielleicht machen wir nach 100 Folgen einfach einen Staffel-Cup und sagen, okay, das ist Staffel 3, wir machen aber genau den gleichen Scheiß weiter. Ja. Genau. Ja, gut. Letzte Frage. Eure drei Elite-Tipps für Podcast-Einsteiger. Podcast-Tipps. Also wie macht man am besten Podcast? Also erstens machen. Ja. Nicht quatschen, erstmal machen. Genau. Im Gegensatz zu... Also die Frage ist, was möchtest du damit erreichen? Möchtest du mit reich, berühmt und was weiß ich was werden, dann mach ein riesengeiles Konzept, hol dir irgendwelche Reichweiten-Stars an die Seite und jo. Aber wir reden jetzt mal nur von Podcast-Tipps. Dann erstmal machen. Du lernst so viel dabei, dass erstmal machen. Du kriegst so viel Feedback. Wenn du wirklich nette Zuhörer hast, kriegst du auf jeden Fall Feedback. Wenn du in die Community gehst, kriegst du Feedback. Dir werden genügend Leute immer noch Schlaumeiereien um die Ohren werfen. Du wirst technische Support-Sachen kriegen. Ja, also es wird genügend Feedback geben. Erstmal mach erstmal und guck mal, wie es für dich ist. Zweitens, nimm 3 Folgen auf. Mhm. Setz dich hin, plan, was du vorhast, und dann nimm Folgen auf. Setz dich an dein Mikrofon. Je nachdem, ob du alleine machst oder zu zweit oder zu dritt oder was weiß ich was. Und dann nimm eine Folge auf. Dann hör dir die an und mach eine zweite Folge. Hör dir die an und mach eine dritte Folge. Und dann veröffentliche das Zeugs nacheinander. Also in einem gewissen Rahmen. Weil wenn du so nach 3 Folgen dran sitzt und merkst, das ist so definitiv nichts für mich, dann hast du natürlich, mach es, aber du hast so die erste Erfahrung gemacht, wie es für dich ist, und wenn du dann merkst, es ist nichts für mich, kannst du auch die 3 Folgen trotzdem veröffentlichen und sagen, so, ich habe da mal was probiert, hört euch an, gebt mir Feedback, wenn es doch was für euch ist, gebt mir mal Feedback, dass es geil war, ansonsten keine Ahnung. Hm. Ja. Und Tipp 3 ist, hab Spaß an der ganzen Sache. Ja, das ist richtig. Spaß. Spaß gehört dazu. Genau. Also wenn du merkst, dass es dir keinen Spaß macht, dann sollte es dir so viel monetäre Vorteile bringen, dass du es gefälligst weiterhin machst. Ja, und just die halt oder, nach. Also, oder du lässt es bleiben. Also ich meine, ganz ernsthaft, wir nehmen ja einmal alle zwei Wochen auf. Das ist kein Geheimnis. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also nicht, dass wir nicht jede Woche wie in einem Sportverein jede Woche ein Training quasi anberaumt haben, sondern tatsächlich zwei Wochen Zeit haben, in denen wir auch, wenn manchmal gar keinen Kontakt großartig haben, nicht miteinander großartig zu tun haben. Und dadurch behält es eine Frische. Manchmal haben wir viel miteinander zu tun, manchmal wenig miteinander zu tun. Aber die zwei Wochen Abstand zwischen den Aufnahmen schenken der ganzen Geschichte einfach nur ein bisschen Raum, sodass jeder auch ein bisschen was erleben kann, so ein bisschen manchmal Themen überdenken kann, recherchieren kann und ja. Genau. Deswegen Spaß. Habt Spaß an der Sache. Wenn ihr keinen Spaß daran habt, überlegt, woran es liegen kann. Und wenn ihr merkt, das ist einfach nicht euer Medium, dann ist es das eine. Und wenn es irgendwelche strukturellen Sachen sind, dann löst diese strukturellen Probleme. Jo. Jo. Und dementsprechend, wir schauen mal, wie weit sind wir denn? Wir sind bei einer Stunde und vier. Alter, und das waren erst die ersten zwei Fragensteller. Ja, also ich würde sagen, wollen wir die vollen zwei Stunden als eine Folge veröffentlichen? Nee, ich würde sagen, du klatscht jetzt mal oder machst da auf Pause, weil das Zeilenende ganz dringend einen kleinen Nikotinflash braucht. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mit einem Audio von... Der Männerrunde, ne? Der Männerrunde. Ja. Genau. Steigen quasi mit diesem Audio aus. Dazu können wir sagen, ja klar, 1869. Ist richtig. War schön damals. Ja, ja, damals. Ich meine, 1879 gab es noch nicht mal Deutschland. 69. Ja. Aber es gab schon die SPD. Ja, genau. Mhm. Also wir sind quasi die zweitälteste Kulturinstitution, die dieses Land hat. Und in ein paar Jahren sind wir die älteste noch aktive Kulturinstitution, die dieses Land hat. Genau. Und ansonsten vielen, vielen Dank auch an die Männerrunde. Sie werden jetzt auch gleich was zum Thema Reichweite sagen. Ja. Und sie werden schamlos Eigenwerbung betreiben. Genau, was ich sehr charmant fand. Machen, ja, hätten wir genau so gemacht. Richtig, also ich bin stolz auf euch, Jungs. Ja, haben wir ja auch genau so gemacht. Also ich erinnere da nur an eine 50. Folge von einem befreundeten Podcast. So einem Weiber-Podcast? Ein Mädels-Podcast, ja, wo dann am Ende auch. Die sind mittlerweile so alt, die darf man auch Weiber-Podcast nennen. Ja, da hat dann nicht nur die Elite eine Frage angereicht, sondern auch so ein komischer Aushilfsstil mit seiner Kurzwelle. Also schamlos Werbung gemacht. Ja. Wir sind stolz auf euch, Jungs. Und zu der Frage mit der Reichweite muss ich dazu sagen, es ist ja wirklich so, wir haben eine Frage bekommen, welche Reichweite wir haben. Das bekommen wir übrigens öfter mal die Frage wegen Kooperation. Wir bekamen auch mal die Frage von wegen, ob wir für Werbung relevant wären, also für schlechte Matratzen und komisches Bio-Food, Nussmus und so Zeugs. Da habe ich dann gefragt, ja, wie denn das abgerechnet werden würde, weil... Wie das mit der Werbung funktioniert. Naja, TKP, ja, wie sich das gehört. Ja, genau, TKP, und wir müssten dann quasi Statistiken aufweisen, und da habe ich dann erstmal erklären müssen, dass das schwierig ist, weil unsere Zahlen sind durchaus schwer zu lesen. Genau, aber um das mal abschließend zu klären, haben wir Reichweite? Ja. Sind wir relevant? Ja. Wollen wir schamlos Werbung machen? Nein. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank auch an die Männerrunde-Podcast. Und ich glaube, die zweite Folge von diesem Jubiläum... Da machen wir dann noch mehr Fragen. Die veröffentlichen wir entweder zum Weihnachtsfest oder einfach eine Woche nach Weihnachten. Wir veröffentlichen einfach dann, wenn wir Bock drauf haben. Ja, aber wir müssen jetzt schon hier teasern. Wenn die zu Weihnachten unter dem Baum sitzen und sagen, es kommt gleich die Jubiläumsfolge. Und dann ist die gar nicht da und dann versauen wir denen das Weihnachtsfest. Ja, wäre das nicht schön. Nein, weil es findet ja auch dieses Jahr kein Podwichteln statt. Wir können also niemanden mit einer guten Folge von seinem eigenen Podcast beglücken. Das heißt, wir müssen wenigstens unsere Fans beglücken mit einer guten Folge. Ja, dann musst du halt sagen, wann du es raushauen willst. Gut, dann hauen wir es nach Weihnachten raus. Okay. Also die Woche nach Weihnachten hauen wir es raus. Perfekt. Gut, also ihr hört noch viel, viel mehr von der Jubiläumsfragerunde. Unter anderem bekommt ihr drei Fragezeichen, eine Marie und noch Tuschi-Content. Tuschi-Content. Tuschi-Content. Und wir sind raus. Tschüss, tschüss. Hey, die Elite-Podcast. Hier ist der Micha. Und hier ist der Chris von die Männerrunde Podcast. Jawohl. Wow, das war ein Chor. Wahnsinn. 150 Jahre habt ihr jetzt schon auf dem Buckel. Das ist ja der absolute Hammer. Dann habt ihr 1869 angefangen. Wir hören euch aber auch natürlich schon seit der Zeit damals noch auf der Wachswalze über den Phonographen. Na, ich hab der Wachswalze auf dem Feld, während ich die Zuckerrüben Russ gemacht habe ich das gehört. Die Elite. Geil. Die Elite. Jungs, das ist unfucking fassbar. So lange. Alles Gute für euch von uns. Alles Gute und nochmal 150 Jahre. Jawohl, bis denne mit Enne. Ach, und was ich noch sagen wollte, eure Reichweite ist uns im Übrigen scheißegal. Auf jeden Fall. Ja, wir brauchen eigentlich gar keine Werbung, weil die Männerrunde Podcast, diesen Podcast empfehle ich meinen Freunden gerne weiter. Die braucht sowas nicht. Hat das gar nicht nötig. Überhaupt nicht. Tschüss.